Ich hoffe sehr, dass euch die letzten drei Tage genauso viel Spaß gemacht haben wie mir. Wir haben uns gefreut, mit euch das Wort Gottes zu teilen. Ihr wart sehr aufmerksam und es hat uns allen viel Spaß gemacht. Wir freuen uns jetzt schon darauf, wieder bei euch sein zu können. Wie ich am Anfang des Seminars schon sagte, ich glaube, dass dies der Anfang einer Bewegung Gottes in Südaustralien und über ganz Australien ist. Aber Gott kann nur so weit handeln, wie seine Leute sich bewegen. Wenn ihr also eine Bewegung Gottes sehen wollt, dann müsst ihr selbst eine Bewegung Gottes sein. Das heißt, ihr müsst einfach mit dem Gelernten weitermachen. Wir haben euch gefragt, ob ihr mit uns weiter in Verbindung bleiben wollt. Deswegen will ich diese Frage noch ganz schnell stellen. Falls es unter euch noch Leute gibt, die dieses Kontaktpapier noch nicht ausgefüllt oder abgegeben haben, aber trotzdem mit uns in den Kontakt treten wollen, dann füllt das bitte jetzt vollständig aus und gebt es uns. Wir werden dann mit euch in Verbindung treten. Eine andere Sache, die ich hier auch noch fragen will, bevor wir anfangen, wir haben diese Kleingruppen erwähnt, die wir Live-Teams nennen. Das sind kleine Gruppen, die trainiert werden im Dienst und im Wort Gottes. Und sie gehen dann los und dienen den Menschen in ihrer Stadt. Es ist wie eine Zellgruppe. Für gewöhnlich sind es 6 bis 8 Leute, die sich regelmäßig treffen. Wie viele von euch könnten sich vorstellen, dabei mitzumachen oder so etwas sogar zu leiten? Auf wöchentlicher oder anderer Basis. Meldet euch mal bitte. Enzo, siehst du das? Ihr kennt alle Enzo? Enzo steht da in der Ecke. Wenn du gerade deine Hand erhoben hast und gerne mitmachen möchtest, dann sprich bitte mit Enzo, bevor du heute Abend gehst. Sag ihm, dass du mitmachen willst und wir werden dich in unser Netzwerk aufnehmen. Und das ist sehr wichtig und ich kann es gar nicht genug betonen. Wenn du an einem Live-Team teilnehmen willst oder sogar eins leiten möchtest, wie auch immer, geh zu Enzo und wir werden dir helfen, damit du anfangen kannst. Ihr werdet noch weitere Details bekommen. Also jetzt haben wir eine gute Vorstellung davon, wie viele mitmachen werden und mit wem wir zusammenarbeiten werden. Okay, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr die jetzt rausnehmen und euer Handbuch könnt ihr bei Kapitel 3 aufschlagen. Kapitel 3 im Handbuch. Chapter 3 in the manual. Okay? Wir schauen uns göttliche Heilung im Erlösungswerk Christi an. Göttliche Heilung im Erlösungswerk Christi. Es gibt hier jetzt 2 Gruppen von Menschen, die Gesunden und die Kranken. Für diejenigen, die beim Training dabei waren, werden wir jetzt das Training noch ein bisschen erweitern. Das soll jetzt nicht lange dauern, aber ich möchte euch noch etwas mitgeben. Wir haben inzwischen über eine Menge Einzelheiten und Erfahrungen gesprochen. Aber es ist klar, wenn ich dir nicht beweisen kann, dass Heilung im Erlösungswerk Christi enthalten ist, wenn ich dir nicht beweisen kann, dass er für die Heilung jedes Menschen bereits gezahlt hat, dann kannst du niemals im Glauben beten. Du würdest dich immer fragen und hoffen, dass es Gottes Wille ist. Aber wenn ich euch beweisen kann, dass Jesus für die Heilung jedes Menschen bezahlt hat, dann ist es nicht mehr länger eine Frage nach dem Willen Gottes, sondern dann ist es nur noch eine Frage deines Durchhaltevermögens, um es erledigt zu bekommen. Amen? Wenn ihr nicht wegen des Trainings, sondern wegen Heilung gekommen seid, ist das völlig okay. Und natürlich dürft ihr gerne dem zuhören, was ich heute Abend sagen werde. Aber wir stützen uns nicht darauf, dass ihr den Glauben für eure Heilung habt. Wir haben das Wort Gottes studiert und wir haben herausgefunden und gelernt, dass Gott sagt, dass wir den Glauben für euch haben können. Wenn ihr also heute Abend Heilung braucht, werden wir den Glauben für euch haben. Wenn ihr auch Glauben habt, ist das wunderbar. Bleibt dabei. Aber nicht unbedingt du musst den Glauben für Heilung haben, sondern wir können ihn für dich haben. Da gab es noch eine Aussage. Wir haben heute über die Salbung gesprochen. Wir sprachen über die Kraft Gottes auf dir, darüber, ob du das fühlst oder nicht fühlst. Ich habe euch gezeigt, dass Samson die Kraft nicht fühlen oder spüren konnte, weil kein Gefühl damit verbunden war. Und jemand hat mitgedacht und hat eine gute Frage gestellt. Denn ich habe ja gesagt, dass du es nicht fühlen kannst. Derjenige schreibt, dass Jesus die Kraft gespürt hat, als die Frau mit dem Blutfluss ihn angefasst hat. Er spürte, wie Kraft aus ihm herausströmte. Das stimmt. Aber es gibt einen Unterschied. Jesus ist allein unterwegs. Diese Frau näherte sich ihm, er kannte sie nicht, wusste nichts über sie, wusste nicht, dass sie kommen würde und wusste nicht, wer sie ist. Und dann zog sie die Kraft aus ihm heraus. Wenn du aber mit Heilung dienst, dann bist du darauf konzentriert und ausgerichtet. Vielleicht spürst du was, vielleicht auch nicht. Aber wenn du irgendwo lang gehst und jemand fasst deine Kleidung an und beginnt, Kraft Gottes aus dir herauszuziehen, dann kannst du das vielleicht schon fühlen, denn deine Aufmerksamkeit lag vorher ganz woanders. Es passiert etwas anderes. Wenn du aber mit Heilung dienst, passiert gerade nichts anderes. Du handelst im Glauben, nicht nach deinem Gefühl, versteht ihr? Tatsächlich, bei allen Heilungen, die Jesus tat, und da gab es Gelegenheiten, wo er Massen von Menschen heilte, es steht da große Mengen, und er heilte jeden. Es gibt Stellen, wo steht, dass er alle heilte, die Heilung braucht. Das sind sicher ziemlich viele Menschen. Und diese andere Stelle ist die einzige, wo erwähnt wird, dass Jesus überhaupt etwas spürte. Du kannst keine Lehre aus einer einmaligen Sache machen. Einverstanden? Alles sollte durch den Mund von zwei oder mehr Zeugen begründet sein. Das wollte ich nur noch mal betonen. Bestimmt habt ihr inzwischen Kapitel 3 im Handbuch gefunden. Falls ihr kein Handbuch habt und dem folgen wollt, wir werden uns hauptsächlich zwei Schriftstellen anschauen. Und zwar werden wir Psalm 103 und Jesaja Kapitel 53 lesen und vielleicht noch Matthäus Kapitel 8. Damit ihr jetzt schon wisst, was wir lesen werden. Ich werde auch noch 1. Petrus 2,24 zitieren, aber wir müssen das nicht unbedingt gemeinsam lesen. Nur damit ihr jetzt schon wisst, welche Stellen wir anschauen werden. Wenn ich die Gelegenheit bekomme, werde ich euch erzählen, wie ich herausgefunden habe, dass man die Salbung oder was wir dafür ansehen, nicht spüren kann. Also zunächst sind da drei Dinge, die jeder, der im Bereich göttlicher Heilung erfolgreich tätig war, kannte und verstanden hatte. In der Regel verstanden sie das Herrschaftsgebiet Gottes. Sie verstanden die Vollmacht Jesu und konnten diese Vollmacht ausüben. Zweitens, sie verstanden ihre Abhängigkeit vom Heiligen Geist. Sie wussten, dass der Heilige Geist derjenige ist, der tatsächlich die Heilung durchführt. Nummer drei, sie verstanden, dass Heilung im Erlösungswerk Christi liegt und dass die Heilung jedes Menschen bereits bezahlt wurde. Es gibt kaum Menschen, die in Heilung dienen können, ohne zu verstehen, dass Heilung im Erlösungswerk Christi liegt. Wir wollen uns jetzt hier ein paar Sachen anschauen. Zuerst lese ich euch einen Brief vor. Haltet bitte einen Finger in Kapitel 3, damit ihr dahin zurückgehen könnt. Und geht auf Seite 83 in eurem Handbuch. Wir kommen gleich auf Kapitel 3 zurück. Ich möchte euch das vorlesen, um euch einen Beweis zu geben. Auf Seite 83 findet ihr eine persönliche Erinnerung von Gordon Lindsay über John G. Lake. Falls ihr nicht beim Training dabei wart und nicht wisst, wer John G. Lake war, ist das kein Problem. Er hat mit deiner Heilung nichts zu tun. John Lake ist nicht für deine Heilung gestorben. Er war ein Mensch, der Heilung verstanden hatte, und wir haben von ihm und durch seine Lehre sehr viel über Heilung gelernt. Alles, was er sagte, war, die Bibel ist wahr. Und dann hat er uns auf ein paar Dinge in der Bibel hingewiesen. Es steckt also keine seltsame, eigenartige Lehre dahinter. Gordon Lindsay schreibt jetzt über Dr. Lake. Es ist eine Untertreibung, zu sagen, dass der Dienst von John G. Lake ungewöhnlich war. Er besaß die bemerkenswerte Fähigkeit, in seinen Zuhörern Glauben zu erzeugen. Pastoren, die seine Lehre hörten, fanden bald heraus, dass sie ebenfalls einen Dienst des Glaubens hatten, der sich in außergewöhnlichen und erstaunlichen Heilungen auswirkte. Das hört sich ziemlich gut an, wenn du da sitzen kannst, jemandem zuhörst und dann selbst Glauben bekommst. Wenn du dann erstaunliche Manifestationen des Geistes Gottes in deinem Dienst siehst, das ist eine gute Sache. Er schreibt, weil es Dr. Lake unmöglich war, persönlich den vielen Menschen zu dienen, die seine Dienste suchen, hatte er für gewöhnlich eine Gruppe von Mitarbeitern, die göttliche Heilungsfacharbeiter genannt wurden, die in dem gelehrt worden waren, was ihr inzwischen wisst, denn genau das habe ich euch diese Woche gelehrt, die ihm halfen, auf Gesuche zu antworten, die er nicht persönlich wahrnehmen konnte. Eine der ersten Heilungen, an die ich mich erinnere, war eine Frau, die sofort geheilt wurde, als Folge der Gebete von einem Mitarbeiter Dr. Lakes. Also nicht Dr. Lake selbst, sondern einer seiner Helfer. Die Frau war eine gewisse Mrs. Watts. Sie war die Frau eines bekannten Mitarbeiters der lokalen Kirche. Diese Frau war ernsthaft krank geworden und die Ärzte hatten entschieden, dass ihre einzige Hoffnung in einer sofortigen Operation lag. Der Preis für die empfohlene Operation war jenseits der finanziellen Möglichkeiten der Familie. Daher ging der verzweifelte Ehemann zu einer Bank im Ort und nahm ein Darlehen auf, um die Kosten der Operation bezahlen zu können. In der Zwischenzeit hat die Mutter des Schreibers, also Gordon Lindsays Mutter, die einen großen Glauben an göttliche Heilung hatte, die Last gefühlt, für die Familie zu beten. Sie ging zu der kranken Frau und ermutigte sie, Gott zu glauben, dass er sie heilen würde. Aber die Kirche der Frau hatte gegen göttliche Heilung gelehrt und auch die Frau selbst hatte an dieser Lehre kein Interesse gezeigt. Aber wie es oft der Fall ist, wenn jemandem schwere Krankheit oder der Tod gegenübersteht, ist man geneigt, seine Sicht zu ändern. Die Dame stimmte also zu, dass jemand für ihre Heilung beten dürfe. Mutter nahm dann den nächsten Zug nach Portland in der Hoffnung, dass sie Dr. Lake dazu bringen könnte, für diese Frau zu beten. Als sie dann aber dort eintraf, war Dr. Lake nicht abkömmlich. Weil aber die Angelegenheit dringend war, bat Mutter darum, dass einer der anderen Mitarbeiter kommen könnte. Hört euch jetzt die Beschreibung dieses Mannes an. Als ich dies las, war mir klar, dass ich diesen Burschen mochte. Der gute Bruder, der schließlich kam, hatte keine tiefe Kenntnis gesellschaftlicher Gepflogenheiten. Tatsächlich war er mehr ein raubeiniger Prediger, kaum bekannt für seine Umgangsformen im Dienst. Als ich das las, dachte ich nur, ich mag den Kerl, das wusste ich jetzt schon. Aber sein Glaube an Gott war stark. Und obwohl er sich im Umgang mit Kranken einen eher schroffen und unverblümten Tonfall angewöhnt hatte, hatte er Erfolge damit. Auch wenn seine Eigenarten manchmal die Leute feineren Geschmacks vergrämten. Damit bekommt ihr schon eine Vorstellung dieses Burschen. Als Mutter und dieser Prediger im Hause der kranken Frau ankamen und er Gelegenheit bekam, ihren kritischen Zustand zu erkennen, verlor er keine Zeit, der Frau zu sagen, dass ihr Zustand das Werk des Teufels sei. Ihr könnt euch vorstellen, dass das nicht gut aufgenommen wurde, denn sie war die Ehefrau eines bekannten Mitarbeiters der Kirche. Wahrscheinlich in einer gesellschaftlich gehobenen Schicht, beliebt, angesehen. Sie wird krank. Dann kommt dieser Prediger zu ihr, schaut sie an und sagt, oh, Sie haben einen Dämon. Das wurde nicht mit großer Begeisterung aufgenommen. Nachdem er der Frau einige Anweisungen gegeben hatte, fing er an, die Krankheit zurückzuweisen mit einer lauten, dröhnenden Stimme, die im ganzen Haus zu hören war. Dann sagte er der Frau auf unverblümte Weise, dass sie geheilt wäre und jetzt aufstehen solle. Anscheinend merkte sie nicht, dass sie geheilt war, aber er sagte ihr, dass sie geheilt wäre. Die Frau zögerte zuerst, dies zu tun, aber aus Furcht, ungehorsam zu sein, anscheinend hatte er schon einen gewissen Eindruck auf sie gemacht. Offensichtlich hatte sie mehr Angst davor, ihm ungehorsam zu sein, als der Krankheit oder dem Teufel. Aus Furcht, ungehorsam zu sein, tat sie, wie ihr geheißen, stand von ihrem Bett auf und entdeckte zu ihrer großen Freude, dass sie geheilt worden war. Sie hatte sich nicht geheilt gefühlt. Sie war geheilt und merkte es gar nicht. Der Pastor dieser Kirche war bis zu diesem Zeitpunkt sehr gegen John Lakes Heilungsdienst eingestellt. Dieses Wunder war der erste Schritt, ihn von der Realität dieses Dienstes zu überzeugen. Danach wurde auch er vom biblischen Fundament überzeugt und empfing eine beachtenswerte Heilung für sich selbst. Nebenbei gesagt, war auch der Bankeigentümer, der das Darlehen für die vorgeschlagene Operation bereitgestellt hatte, sehr überrascht, als der Ehemann ein paar Tage später zur Bank kam und das Geld zurückbrachte. Dies war ein Zeugnis, das viele Menschen in dieser Gemeinde zum Verwundern und Erstaunen brachte. So waren die Methoden, die benutzt wurden, und die Ergebnisse, die gesehen wurden, die dem Werk von John G. Lake die Bekanntheit brachten, die es hatte. Und das war nicht mal John Lake, sondern jemand anders. Tatsächlich passierten diese Dinge so häufig, dass sie den Namen des Mitarbeiters, der dies getan hatte, nicht aufgeschrieben haben. Und so sollte das auch sein. Auf der nächsten Seite findet ihr einen Brief, den Dr. Lake im Jahr 1911 aus Südafrika schrieb. Das war 1911 und jetzt haben wir fast 2011, also fast 100 Jahre später. Hört zu, ich werde nicht alles vorlesen, sondern nur einen Teil davon. Auf ungefähr der Hälfte der ersten Seite schreibt er: Wie dem auch sei, wir preisen Gott, dass er sich stark, klar und beständig bewegt. Deutlich werde ich daran erinnert, dir zu schreiben, weil ich das Zeugnis von Mrs. Anderson gelesen habe, wie es in Times of Faith erschienen ist. Das ist eine Zeitschrift. Ich habe leider keine Kopie des Briefes zum Thema göttlicher Heilung, den ich vor einiger Zeit an einen Missionar namens Hoover schrieb, der in Valparaíso in Chile lebt. Dieser Brief enthielt das, was ich als das Geheimnis hinter dem aggressiven Dienst der Heilung ansehe, den die pfingstliche Bewegung in Südafrika demonstriert. Er schrieb also einen Brief, der das Geheimnis von dem enthielt, was sie dort taten. Als ich das las, dachte ich, wo ist dieser Brief? Ich will diesen Brief lesen. Ich will wissen, was das Geheimnis ist. Schließlich sah ich, dass er das Geheimnis auch in diesem Brief beschrieben hat. Denn er sagt: Ich weiß nicht, ob ich in der Lage sein werde, dir eine Kopie meines Briefes zu schicken, aber sobald es mir möglich ist, werde ich eine Abschrift an dich senden. Er schrieb: Ich spüre, liebe Schwester, dass dieser Dienst den allgemeinen Segnungen der pfingstlichen Bewegung einen Schritt voraus ist. Mit anderen Worten, wir sehen mehr Kraft Gottes als die durchschnittliche pfingstliche Gemeinde. Und Gott hat es mir schwer auf mein Herz gelegt, dieses spezielle Zeichen der Ausübung der Herrschaft Jesu Christi zu zeigen. Versteht ihr? Also, er erzählt jetzt das Geheimnis. Denn das Geheimnis unseres Erfolges in diesem Dienst, er sagt jetzt, worin es besteht, besteht darin, dass wir unsere Arbeiter lehren, die Herrschaft Gottes auszuüben durch den Heiligen Geist und dass er es bereits in ihre Seele gelegt hat, als er sie taufte. Hört ihr? Er sagt also, das Geheimnis ist, dass wir unsere Mitarbeiter lehren, dass sie bereits alles haben. Habt ihr das nicht diese Woche bereits gehört? Er schreibt: Während andere, die auch diese Arbeit tun, immer noch den alten Gewohnheiten des Fürbittgebets für die Kranken folgen. Also, dass sie immer noch Gott anflehen, doch zu helfen. Er sagt: Das tun wir nicht mehr. Wir bitten Gott nicht mehr, doch zu kommen und zu heilen, wie in den alten Tagen, sondern während wir in sein Angesicht schauen, glauben wir, dass er uns im Heiligen Geist getauft hat und dass wir durch diese Taufe die Kraft Gottes empfangen haben. Und nun befehlen wir im Namen Jesu, dem Teufel und seinen Werken zu gehen. Habt ihr diese Woche nicht auch das schon gehört? Er schreibt: Trotzdem, liebe Schwester, gibt es Situationen, in denen Gott den Geist ernsthafter Fürbitte für den Kranken auf dich legt. Ihr erinnert euch, dass ich davon sprach, dass der Kranke nicht anwesend ist und dass du ihn nicht sehen kannst. Dann betest du ein Übermaß der Heilung, praktisch ein Overkill an Heilung. Er schreibt: Ich bin überzeugt, dass es ein Geheimnis und eine bessere Anwendung des Gebets für die Kranken gibt, indem wir die Herrschaft Gottes über den Teufel und seine Krankheiten ausüben. Wenn die pfingstliche Bewegung dies verstehen würde, könnte sie den Heilungsdienst meilenweit vorausbringen von dem Zustand, in dem sie jetzt ist. Das hat er vor 100 Jahren geschrieben. Aber die Kirche tut immer noch das, womit sie damals aufgehört hatten. Also ist die Kirche tatsächlich zurückgegangen. Sie hat keinen Schritt nach vorne gemacht, sondern einen Schritt zurück. Zurück hinter die Stelle, wo er vor 100 Jahren schon war. Er schreibt und zitiert jetzt aus der Apostelgeschichte: Der Glaube in seinen Namen hat diesen Mann stark gemacht. Das ist eine der Schriftstellen, die wir uns diese Woche angeschaut haben. Er schreibt weiter: Es war durch die Heilung eines jungen Mannes aus Detroit in Michigan, die mein Interesse für diesen Dienst das erste Mal erregte. Aber erst viele Jahre später kam es durch die Lehre von John Alexander Dowie, dass ich die Sache wirklich verstand und das Wissen dieses Dienstes für mich lebendig wurde. Und erst nachdem ich die Taufe im Heiligen Geist empfing, kam die Herrschaft Gottes in meine Seele, die mich dann veranlasste, Krankheiten und Satan zu gebieten, dass sie gehen müssen, und nicht Gott zu bitten, dass er sie wegnehmen solle. Und wieder, habt ihr das nicht bereits diese Woche schon gehört? Hier also hat er das ganze Geheimnis erzählt. Er nennt den Grund, warum er diesen Erfolg bei Heilung hat. Was er hier sagt, habe ich euch diese Woche beigebracht. Es gibt also keinen Grund, warum es bei euch nicht funktionieren sollte. Die letzten Sachen stehen auf der nächsten Seite. Die Hauptsache erkläre ich euch mit Jesaja 53. Hier steht, dass John Lake zeigte, wie man in den Willen Gottes hineinkommt. Er schreibt, es gibt zwei Phasen, in denen man in den Willen Gottes eintritt. Die erste Phase besteht darin, dass du Gott deinen Willen unterstellst, damit du Gottes Willen tun kannst. Das nennen wir wiedergeboren werden. Wiedergeboren sein bedeutet, dass du deinen Willen aufgibst, um Gottes Willen zu tun. Die meisten Menschen denken, dass sie dann den Willen Gottes tun, wenn sie sich selbst aufgeben. Sie leeren sich aus und überlassen alles Gott. Das ist nicht biblisch. Es ist nicht Gottes Wunschvorstellung, dass du wie eine Maschine herumgeschoben wirst oder wie ein Mechanismus funktionierst. Die nächste Phase besteht darin, dass du dich selbst erkennst als Sohn Gottes und als Diener der Menschen. Ich glaube, die wunderbarste Darstellung dieser Wahrheit, die Gott uns geben kann, besteht in der Tatsache, dass er uns den Heiligen Geist gibt, damit wir ihn in Gottes Sinne verwenden. Hört ihr das? Er gibt uns den Heiligen Geist, damit wir ihn im Sinne Gottes benutzen. Das ist das Gegenteil von dem, wie es viele Menschen sehen. Sie sagen, er gibt uns den Heiligen Geist, damit wir für Gott benutzt werden können. Aber er schreibt, nein, er gibt euch den Heiligen Geist, damit ihr den Heiligen Geist für Gott benutzen könnt. Schaut, der Herr sagt, sie werden ihre Hände auf Kranke legen und die werden gesund werden. Aber wenn du deine Hände nicht auf einen Kranken legst, wird er nicht gesund werden. Wie auch immer, wenn du den Glauben hast, dass du den Heiligen Geist besitzt, damit du durch ihn und für ihn benutzt werden kannst, dann werden dein Herz und deine Hände bereit sein. Es ist für mich eine traurige Tatsache, dass Gott auf eine besondere Mission gehen muss, und dass er eine Seele jagen und mit ihr ringen muss, um sie so weit zu bringen, etwas für Gott zu tun. Das ist wirklich traurig. Es gab in Ohio eine Bibelschule, wo sie in beständigen Gebetstreffen 9 Monate lang darauf warteten, dass Gott ihnen die Gaben des Heiligen Geistes geben würde. Hört sich wie ein normales Erweckungstreffen an, von dem wir immer wieder hören, wo Leute zusammenkommen, im Gebet auf die Knie gehen und 9 Monate lang oder sogar ein ganzes Jahr Gott anrufen. Ich sagte zu ihnen, mir scheint, dass wenn ihr auch für 10 Jahre und 9 Monate beten würdet, dann würdet ihr die Gaben des Geistes immer noch verpassen. Aber wenn ihr euren Mantel nehmt und rausgeht und benutzt, was Gott euch bereits gegeben hat, um andere zu segnen, dann wird er euch noch mehr geben. Ist das nicht, was ihr diese Woche gehört habt? Also ich habe euch jetzt gerade bewiesen, dass das, was ihr bekommen habt, die echte Ware ist. Ich möchte euch etwas erklären. Wenn ihr eine Bibel habt, schlag bitte schnell Markus 16 auf. Keine Angst, wir kommen noch dahin, wo wir hin müssen. Ich werde nicht lang brauchen, um euch Heilung im Erlösungswerk zu zeigen. Es geht ganz schnell. Ich zeige euch nur noch ein paar Sachen, um es euch zu beweisen. Also Markus 16 ist sehr wichtig. Ich spreche gerade hauptsächlich zu denen, die im Training dabei waren. Zu denjenigen von euch, die krank sind und die Heilung brauchen, rede ich momentan eigentlich nicht. Natürlich dürft ihr gerne zuhören. Es ist aber nichts, was ihr wissen müsst, um Heilung zu bekommen. Das müssen die Leute wissen, die euch mit Heilung dienen werden. Ich bin sicher, ihr wollt, dass sie vollständig ausgebildet sind. Also in Markus 16 zeige ich euch noch etwas. Markus 16, Vers 20. Wir haben das kürzlich schon erwähnt, aber ich bin nicht weiter darauf eingegangen. Jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. So steht es hier. Steht auch in euren Bibeln so, oder? Schaut, er sagt, Gläubige werden ihre Hände auf Kranke legen und die werden gesund werden. Beachtet, ihr habt den Heiligen Geist in euch, die Kraft Gottes in euch. Wenn du deine Hand auf einen Kranken legst, dann muss der Heilige Geist durch dich wirken. Verstehst du? Also, der Heilige Geist greift dir nicht voraus. Der Heilige Geist wartet auf dich, dass du deine Hand auflegst. Denn wenn du deine Hand aufgelegt hast und der Kranke gesund wird, wer hat dann den Kranken geheilt? Der Heilige Geist. Er hat die Arbeit gemacht. Du kannst nicht heilen. Der Heilige Geist heilt. Aber der Heilige Geist möchte, dass du die Hand auflegst. Also musst du zuerst die Hand auflegen. Und dann kann der Heilige Geist jemanden anrühren. Stimmt's? Dann kann er das Zeichen der tatsächlichen Heilung wirken. Also, Schritt 1. Was müsst ihr tun? Die Hand auflegen. Schritt 2. Sie werden geheilt. Wie werden sie geheilt? Durch den Geist. Also erster Schritt, du. Zweiter Schritt, Heiliger Geist. Stimmt's? Der Heilige Geist macht nicht Schritt 1. Der Heilige Geist wartet auf dich, dass du Schritt 1 machst. Okay, ihr stellt Folgendes fest. Sie predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Was machen die Zeichen? Sie folgen. Die Zeichen führen nicht. Nicht ihr folgt den Zeichen, die Zeichen folgen euch. Wer wirkt die Zeichen? Wer lässt sie geschehen? Der Heilige Geist. Der Heilige Geist bewirkt die Zeichen. Er bewirkt die Heilung. Wenn es der Heilige Geist geschehen lässt und die Zeichen dir folgen und es der Heilige Geist ist, der die Zeichen geschehen lässt. Ich weiß, ich wiederhole mich. Das mache ich absichtlich. Ich habe nicht vergessen, was ich sagen will. Du legst Hände auf, die Zeichen folgen. Der Heilige Geist tut die Zeichen. Also folgt der Heilige Geist dir. Stimmt das? Schritt 1, du legst die Hände auf. Schritt 2, der Heilige Geist heilt. Wer die Zeichen folgen werden und der Heilige Geist die Zeichen tut, dann folgen euch die Zeichen. Wer folgt dann wem? Der Heilige Geist folgt dir. Du folgst nicht dem Heiligen Geist. Ja, wir folgen einfach dem Heiligen Geist. Nicht wirklich. Du predigst das Evangelium. Du legst die Hände auf Kranke. Der Heilige Geist wartet darauf, dass du das tust, denn er folgt dir. Denn er lässt die Zeichen geschehen. Und dann folgen dir die Zeichen. Und sie folgen deiner Predigt des Evangeliums. Also im Grunde haben wir, du sollst predigen, du sollst Hände auflegen, und dann hat der Heilige Geist seinen Einsatz. Nicht ihr folgt dem Heiligen Geist, sondern er folgt euch, weil er an euch gegeben wurde. Ihr werdet Kraft empfangen, nachdem der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Ich versuche euch zu zeigen, wie sehr ihr mit ihm eins seid. Du vertraust auf ihn, aber er wartet auf dich. Du wartest nicht auf ihn und du folgst ihm nicht. Ihr werdet zwar von ihm geführt, was bedeutet, dass du durch sein Wesen und seinen Charakter geleitet wirst, deswegen tust du die Dinge, die du tust. Das bringt dich dazu, so zu handeln. Aber tatsächlich folgt er dir, denn er will die Zeichen tun, über die du predigst. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich predigte eines Tages in South Bend in Indiana. Dort gab es eine Fabrik, die Autos herstellte. Wir gingen in diese riesige Halle. Man musste viele Stufen steigen und dann kam man ganz oben in einen kleinen Raum. Dort saß ein Mann. Es war klimatisiert, ein netter Raum. Er war ganz entspannt. Er arbeitete nicht angestrengt und er schwitzte nicht. Seine Arbeit war nicht schwer, er musste seine Muskeln nicht anstrengen. Er saß in seinem Stuhl und grüßte uns. Hallo, wie geht's? Er benutzte kleine Hebel, sie sahen aus wie Joysticks. Damit bediente er einen großen Kran, während er in dem kleinen Raum saß. Unten standen überall Autokarosserien und andere Sachen. Er saß einfach da und bediente den Stick mit leichter Hand. Unter dem Raum war ein großer Kranarm angebracht. Er streckte den Kran aus, um ein Chassis zu greifen. Schließlich klopfte er nur noch leicht gegen den Stick, um den Arm stückchenweise zu bewegen. Damit konnte er ihn steuern. Der Kranarm war riesig. Er senkte sich auf eine Karosserie, griff zu, zog sie hoch, 1000 Kilo, 1500 Kilo konnte er damit anheben. Der Mann bewegte sie zur Seite und setzte sie ab. Er fing nicht mal an zu schwitzen. Er saß einfach dort und klopfte an den kleinen Joystick. Es sah so einfach aus. Ich hätte das bestimmt mit mehr Anstrengung machen müssen, aber für ihn war es ganz einfach. Klopf, klopf. Oh, zu weit. Jetzt passt's. Er bewegte diese Autos durch die Gegend. Tonnenschwere Autos. Er bewegte sie mit zwei Fingern. Ist das nicht einfach? Wenn er runtergegangen wäre und es selber versucht hätte, hätte er es mit all seiner Kraft nicht geschafft. Aber weil er diesen Joystick und den mächtigen Kran hatte, konnte er einen ganzen Wagen mit seinen Fingerspitzen bewegen. Und warum ging das? Weil das Unternehmen wollte, dass er diese Autos bewegt. Es war der Wille seines Arbeitgebers. Und weil sie wussten, dass er es alleine nicht schaffen würde, gaben sie ihm einen Helfer, damit er die Karosserien bewegen konnte. Dieser Helfer tat nichts von sich aus. Ein Kran bewegt sich nicht von selbst. Alles, was dieser Kranarm machte, war, die Absichten des Kranführers zu verstärken. So auch beim Heiligen Geist. Das ist es, was er macht. Gott möchte, dass die Körper der Menschen geheilt sind. Er weiß, dass wir das nicht aus uns selbst tun können. Also gibt er uns einen Helfer. Und alles, was der Helfer macht, ist, unsere Absichten zu verstärken. Du sagst, ich dachte, das wären Gottes Absichten. Ja, genau. Gottes Absicht ist, dass jeder geheilt wird. Und deswegen verstärkt er unsere Absichten, wenn wir die Hände auf bestimmte Leute legen. Versteht ihr? Das ist, was der Heilige Geist für euch tut. Er ist dein Helfer. Das Problem ist, ihr wollt keinen Helfer. Ihr wollt, dass er alles selbst tut. Aber ihr findet keine Stelle, die sagt, dass er die Initiative ergreift. Jakobus 1,22 sagt, seid aber Täter des Wortes. Und Gott sagt, dass er dir einen Helfer geben wird. Er sagt nicht, dass er einen schickt, der es tut und deine Aufgabe es sein wird, ihm zu helfen. Deswegen funktioniert vieles in der Kirche nicht. Wir haben die Positionen vertauscht. Wir sind die Handelnden und der Heilige Geist ist unser Helfer. Aber stattdessen versuchen wir, Gott zu helfen, während wir auf sein Handeln warten. Aber der Helfer kann niemand helfen, wenn keiner etwas tut. Die Aufgabe des Helfers ist, zu helfen. Deine Aufgabe ist, die Tat zu tun. Wenn du beginnst, wird der Helfer dir helfen. Aber wenn du nicht anfängst, kann der Helfer nichts tun. Unser Problem ist, dass wir es Gott leicht machen wollen. Alles soll korrekt vorbereitet sein, damit es ganz leicht für Gott wird. Elias tat das nicht. Die Baalspropheten sprangen alle um das Opfer herum und schrien und versuchten, Feuer vom Himmel fallen zu lassen. Sie versuchten, alles Mögliche zu tun, um ihrem Gott zu helfen. Aber Elia, stellt euch vor, Elia sitzt da und schaut sich das Ganze an und dann macht er sich über sie lustig. Hey, wollt ihr nicht lauter schreien? Vielleicht ist euer Gott gerade im Urlaub. Das solltet ihr unbedingt selbst lesen. Vielleicht sitzt er gerade auf dem Klo. Das ist nicht höflich. Er sitzt nicht da und spricht höflich auf gemäßigte Weise zu ihnen. Ja, wir werden uns jetzt mal zurückziehen. Nein, er verspottet sie. Schreit lauter. Das ist Spott. Schließlich geben sie auf und er sagt, okay, wir machen Folgendes. Er geht zu dem Altar, auf den das Feuer fallen soll und sagt, holt Wasser, gießt es auf das Brennholz, macht es nochmal und nochmal, dass es sich richtig vollsaugt. Elia tat alles, damit es für Gott so schwierig wie möglich war, dieses Feuer anzuzünden. Er half Gott nicht beim Anzünden. Er hielt ihm kein brennendes Streichholz hin. Hier Gott, hier ist Feuer, jetzt musst du nur noch draufpusten, damit alles brennen kann. Nein, er sagte, schüttet noch mehr Wasser drauf, lasst es uns richtig schwer machen für Gott. Ihr versucht, eurem Gott zu helfen, aber ich werde es schwieriger machen. Je schwerer wir es für Gott machen, umso größer ist der Ruhm, den er bekommt. Aber wir versuchen immer, es ganz leicht für Gott zu machen. Warum? Glaubt ihr, dass sein Arm zu kurz ist? Glaubt ihr, dass er unsere Hilfe braucht? Damit zeigst du nur, dass du keinen Glauben hast. In Wahrheit braucht Gott deine Hilfe nicht. Er braucht deinen Gehorsam und dass du tust, was du tun solltest. Und wenn du das tust, dann schickt er den Helfer, damit er dir hilft. Hört auf, Gott helfen zu wollen. Tut, was euch befohlen wurde, und dann kann der Helfer helfen. Natürlich wissen wir, dass der Helfer den größeren Teil tut. Unser Teil ist ziemlich klein. Wir sollen nur gehorsam sein und tun, was er gesagt hat. Aber der Helfer ist derjenige, der es tatsächlich geschehen lässt. Versteht ihr? Ist das nicht einfach? Und das werden wir jetzt tun. Okay, schlag bitte im Handbuch auf. Kapitel 3, Heilung im Erlösungswerk Christi, Seite 21. Ich möchte noch ganz schnell ein paar Sachen ansprechen. In Psalm 103, Vers 2 steht: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das ist ein Befehl. König David sprach häufiger zu seiner Seele. Er sagte: Lobe den Herrn, meine Seele. Wir singen dieses Lied, ein sehr schönes Lied. Es war auch für David ein Lied. David benutzte es, um mit sich selbst über Gott zu sprechen. Er sagte also: Seele, du wirst den Herrn loben. Lobe den Herrn, Seele, lobe ihn. Er wollte nicht nur ein nettes Lied singen, es gab einen Grund dafür. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht all seine Wohltaten. Vergesst seine Wohltaten nicht. Und dann zählt er die Wohltaten auf, der alle deine Sünde vergibt. Wie viele Sünden? Bedeutet alle auch alle oder heißt das nur einige? Gibt es also irgendwelche Sünden, die nicht vergeben sind? Oh, das war ein bisschen schwach. Der alle deine Krankheiten heilt. Wie viele Krankheiten? Gibt es irgendwelche Krankheiten, die nicht geheilt sind? Denk mal darüber nach. Die Vereinigten Staaten steckten 1863 mitten in einem Bürgerkrieg. Ich werde nicht auf die Details eingehen, aber vieles, was ihr über den Bürgerkrieg gehört habt, selbst in den USA, ist nicht wahr. Die Sieger schreiben die Geschichtsbücher. Ich komme aus dem Süden. Unsere Ansicht vom Bürgerkrieg ist ein bisschen anders. Man erkennt schon am Begriff Bürgerkrieg, im Englischen Civil War, also Zivilkrieg, dass hier gelogen wird, denn es gibt keinen zivilisierten Krieg. Nichts daran war zivilisiert. Das zeigt schon, dass hier irgendwer lügt. Es gab eine Zeit, in der der Norden fast alle seine Schlachten verlor und der Süden gewann die meisten. Also brauchte der Norden eine ganze Menge neuer Soldaten. Also stand Abraham Lincoln auf und verkündete, was man als Befreiungsproklamation bezeichnet. Darin sagt er unter anderem: Wir setzen hiermit alle Sklaven frei, die sich südlich der sogenannten Mason-Dixon-Linie befinden. Wir verkünden die Freiheit für alle Sklaven der kriegführenden Staaten. Die kriegführenden Staaten waren auch die Staaten des Südens. Die hatten sich aber zu einer eigenen Nation erklärt. Er sagte also: Jeder Sklave dieses anderen Landes, über das wir eigentlich keine Autorität haben, jeder Sklave in diesem anderen Land, wir setzen euch frei. Das war ziemlich großzügig. Er setzte die Sklaven in den nördlichen Staaten nicht frei, sondern nur in den südlichen Staaten. Später hat man dann ein Gesetz verabschiedet, das verkündete, dass man keine Sklaven besitzen darf und dass alle Menschen gleich geschaffen sind. Als Lincoln das sagte, wurde es illegal, einen Sklaven zu halten oder ein Sklave zu sein. Stimmt's? Davon spricht die Befreiungsproklamation. That's what the Emancipation Proclamation was about, was making it illegal for slaves to be owned. Now, that's when it went into the books. Und so ist es in die Gesetzbücher aufgenommen worden. Im Gesetz der Vereinigten Staaten heißt es, dass alle Menschen gleich geschaffen sind. Amazing thing was. Aber erstaunlicherweise wurden die Menschen erst im Jahr 1963 gleichberechtigt. Right? Es war schon ein Gesetz, von 1863 bis 1963. 100 Jahre lang war es schon ein Gesetz, dass alle Menschen gleich sind. Aber sie erkannten ihre Gleichheit nicht bis zum Jahr 1963, bis ein Mann aufstand, der sagte: Ich habe einen Traum. Dann begannen sie zu marschieren, leisteten friedlichen Widerstand und begannen mit etwas, das die Bürgerrechtsbewegung genannt wurde. Warum war es nötig, so etwas zu machen? Sie waren doch schon frei. Aber sie hatten ihre Freiheit nicht erkannt. Denn soweit es das Gesetz anging, soweit es die Regierung anging, waren sie bereits frei. Aber sie hatten es 100 Jahre lang nicht erkannt. Sie waren zwar frei, aber sie lebten nicht als freie Menschen. Bis schließlich, 100 Jahre später, die Leute es satt hatten, nicht in dem zu leben, was ihnen das Gesetz schon seit 100 Jahren zusprach. Vor 2000 Jahren wurde Jesus an einen Baum gehängt, emporgezogen an seinen Arm, und er sagte, es ist vollbracht. Als er das tat, war das seine Befreiungsproklamation. Was er damit vollbrachte, war für unsere Sünden. Aber davor wurde er ausgepeitscht. Ihr müsst wissen, ihr seid nicht geheilt aufgrund seiner Kreuzigung. Ihr seid gerettet und eure Sünden sind vergeben, weil er gekreuzigt wurde. Ihr seid geheilt wegen seiner Striemen. Und die Striemen bekam er durch das Auspeitschen, bevor er gekreuzigt wurde. Und nur als Gedanke, den ich euch hier mitgeben möchte. Wir fassen häufig diese beiden Ereignisse zusammen. Der da vergibt alle deine Sünde, der da heilt alle deine Krankheiten. Das wird zusammen gesagt, aber ich möchte euch zeigen, dass es zwei verschiedene Dinge sind. Als sie ihn das erste Mal zu Pilatus brachten, sagte Pilatus, ich sehe nichts Unrechtes an diesem Mann, ich werde ihn gehen lassen. Sie sagten, nein, das darfst du nicht tun. Er sagte, okay, peitscht ihn aus und dann sehen wir weiter. Wenn ihr die Passion Christi gesehen habt, habt ihr eine gute Idee davon, wie eine Geißelung aussah. Es war furchtbar. Und ehrlich, ihr habt noch nicht gesehen, wie es wirklich war. Denn es war noch schlimmer. In der Bibel lest ihr, durch seine Striemen seid ihr geheilt. Dort steht das Wort Striemen im Plural. Wenn ihr aber in das Griechische hineinschaut und auch im Hebräischen, in Jesaja 53, steht das Wort Striemen im Singular, ein Striemen. Durch seinen Striemen bist du geheilt. Wir wissen, dass er mehr als einen Schlag erhalten hat. Aber nach hebräischer Tradition galt, wenn eine Person ausgepeitscht wurde und mehr als ein Zoll Abstand zwischen zwei Striemen war, galten sie als zwei Striemen. Aber wenn irgendwo auf seinem Körper der Abstand weniger als ein Zoll betrug, dann würden diese zwei als ein Striemen gezählt werden. Wenn dort also steht, ein Striemen, dann bedeutet das, es gab auf seinem Körper nicht einen Zoll, der nicht gepeitscht, zerrissen und blutend war für deine Heilung. Das beschreibt einen verheerenden Zustand. In der Bibel steht, dass sein Anblick, seine Erscheinung so zerfleischt war, dass du noch nicht mal sagen konntest, ob er ein Mensch ist. Ziemlich schlimm. Es heißt, durch seinen Striemen bist du geheilt worden. Geheilt worden, Vergangenheitsform. Also tat er etwas, das deine Heilung vollbracht hat. Und deswegen erzähle ich euch das. Als Jesus diese Striemen bekam, als er geschlagen wurde, wie es beschrieben ist, in diesem Moment geschah deine Befreiungsproklamation. Ich zeige euch gleich die Schriftstelle. Es heißt, er trug unsere Krankheiten und lud auf sich unsere Schmerzen. Die hebräischen Worte, die dort stehen, bedeuten wirklich Krankheiten und Gebrechen. Das kann ich euch gleich beweisen. Aber ihr müsst erkennen, als er das gemacht hat, hat er es nur ein einziges Mal gemacht. Wie viele Male ging Jesus ans Kreuz? Trug er nur die Sünden derjenigen, die zu dieser Zeit gestorben waren oder die damals auf der Erde lebten? Oder trug er auch die Sünden für alle, die nach ihm kommen würden? Wenn das also wahr ist, dann gilt das auch für die Striemen. Er trug die Striemen nicht nur für die Leute, die zu seiner Zeit krank waren, nicht nur für die Leute, die davor lebten, sondern auch für jeden, der nach ihm kommen würde. Wenn er also deine Sünden trug und auch mit den Striemen deine Krankheiten trug, dann musst du nicht mehr in Sünde leben. Es wäre auch falsch, wenn du in Sünde lebst. Und genauso ist es auch falsch, in Krankheit zu leben. Denn was Jesus mit dem einen tat, das tat er auch mit dem anderen. Es läuft alles darauf hinaus, dass du für dich entscheidest. Als Pfingstler oder Charismatiker, egal wie du es nennen willst, haben wir immer an Heilung geglaubt. Aber manches Mal haben wir gesagt, Heilung ist nicht immer so wichtig, sondern Rettung ist das Wichtigste überhaupt. Und das stimmt auch. Es sei denn, du bist krank und liegst im Sterben. Wenn du gerade krank bist und im Sterben liegst, wird es ziemlich wichtig, Heilung zu erhalten. Besonders, wenn du noch nicht gerettet bist. Denn wenn du noch gerettet werden musst, brauchen wir ein bisschen mehr Zeit, um mit dir zu arbeiten, wenn wir versuchen, dich gerettet zu bekommen. Die Leute fragen, was ist wichtiger? Such dir eins aus. Ist es Rettung oder Heilung? Wer sagt denn, dass du nur eins wählen darfst? Sie sind beide für dich. Nur der Teufel kann wollen, dass du nur eins nimmst, obwohl doch beide für dich sind. Und er hat Menschen davon überzeugt. Wir haben häufig gesagt, okay, es ist keine große Sache, wir werden keinen Streit anfangen, wenn sie nicht an Heilung glauben. Aber dazu muss man Folgendes sagen. Wir schauen uns Jesaja 53 an. Diese Stelle findet ihr auch in eurem Handbuch. In Jesaja 53, Vers 4 heißt es, fürwahr, er hat unsere Leiden getragen und unsere Sorgen auf sich geladen. Du sagst, ich dachte, er hätte unsere Gebrechen und unsere Krankheiten getragen. Stimmt, denn da, wo es heißt Leiden und Sorgen, bedeuten diese Worte tatsächlich Schmerzen und Krankheiten. Das beweise ich euch gleich. Hier steht das Wort tragen. Das hebräische Wort für tragen ist nasa. Und wenn da steht, er lud auf sich unsere Sorgen, dann ist das hebräische Wort hier für aufladen chabal. Das sind zwar zwei verschiedene Worte, aber es sind auch Synonyme. Wenn ihr euch die Definitionen anschaut, wird alles sehr einfach. Beide meinen exakt das Gleiche. Beide Worte bedeuten Folgendes. Die Strafe eines anderen tragen, sodass der andere sie nicht tragen muss. Und nun, ist das nicht das, was Jesus mit unseren Sünden getan hat? Er trug unsere Sünden als Strafe, damit wir sie nicht tragen müssen, stimmt das? Ist das nicht das Fundament des Evangeliums? Ist das nicht das Fundament der Errettung? Trotzdem fängst du nicht an zu sündigen, damit du ein besserer Mensch bist und ihm mithilfst, indem du auch ein paar Sünden trägst. Stimmt's? Das klingt albern, oder? Denn du weißt es besser. Und wenn es für Sünden albern ist, dann ist es auch für Krankheit albern, denn es ist das Gleiche. Wenn er es mit dem einen tat, dann tat er es mit beiden. Hier ist der Beweis. Hier in Jesaja spricht er von Leiden und Sorgen. Was bedeutet Krankheit und Gebrechen? Das zeige ich euch gleich. In Matthäus 8 steht das sehr deutlich. Wenn ihr jetzt zu Vers 11 und 12 geht, am Ende von Vers 11 heißt es, denn er trägt ihre Sünden. Das Wort für tragen ist das gleiche Wort, was in Vers 4 benutzt wird. In Vers 5 heißt es, er trug und lud auf sich unsere Leiden und Sorgen, was bedeutet Krankheit und Gebrechen. Und dann unten in Vers 11 steht das gleiche Wort bei den Sünden. Was immer er mit unseren Sünden gemacht hat, das hat er auch mit unseren Krankheiten gemacht. Und wenn ihr auf das Ende von Vers 12 schaut, da heißt es, er trug die Sünden von vielen. Hier habt ihr also beide Worte für tragen, die benutzt werden, um zu sagen, dass er unsere Sündenstrafe für uns getragen hat. Und die gleichen Worte werden oben in Vers 4 benutzt für unsere Krankheiten und Gebrechen. Also gilt Folgendes. Entweder hat er beides gemacht oder nichts von beidem. Du kannst nicht mehr sagen, ich glaube schon, dass er meine Sünden getragen hat, aber ich glaube nicht, dass er meine Krankheiten trug. Wie kannst du sowas behaupten? Du hast kein Recht dazu. Denn du würdest die Schrift ändern. Die Schrift sagt mit den Worten, die sie benutzt, was immer er mit unseren Sünden und unseren Schulden getan hat, hat er auch mit unseren Krankheiten und unseren Gebrechen getan. Du musst also entscheiden, ob er unsere Sünden und unsere Krankheiten getragen hat oder nicht. Wenn du aber nicht glaubst, dass er unsere Krankheiten getragen hat, dann bist du auch immer noch in deinen Sünden. Denn wenn er deine Krankheit nicht getragen hat, hat er auch deine Sünden nicht getragen. In der vergangenen Zeit waren wir immer nett und umgänglich. Es ist okay, wenn du das nicht glauben kannst. Nein, es ist nicht okay, und das macht die Schrift sehr deutlich. Ein Mann namens T.J. McCrossan, der ein genialer Lehrer für Hebräisch und Griechisch war, sagte Folgendes über göttliche Heilung im Erlösungswerk Christi. Er sagte, jeder Gelehrte, der behauptet, dass körperliche Heilung nicht im Erlösungswerk Christi enthalten ist, gibt den Beweis dafür, dass er kein Gelehrter ist, denn anscheinend weiß er nicht, wovon er redet, oder er weiß, wovon er redet und sagt absichtlich die Unwahrheit, dann ist er ein Lügner. So hart hat er darüber geurteilt. Und ich stehe hier, um euch heute Abend zu sagen, dass gemäß dieser Schriftstelle, gemäß Jesaja 53, und wenn ihr einen Beweis zu Jesaja 53 haben wollt, geht einfach mal in Matthäus Kapitel 8. Ich erwarte, dass Leute geheilt werden, während ich hier noch rede. Die Bibel sagt, er sandte sein Wort und heilte sie. Es gibt keinen Grund, warum du nicht jetzt schon geheilt werden kannst, während dir das Wort gepredigt wird. Heilung ist Leben und Gesundheit für euer Fleisch und für eure Knochen. Das ausgesprochene Wort heilt. Ihr müsst nicht warten, bis ich meine Hände auf euch lege. Seid einfach frei. Erkennt, dass es wahr ist. Er trug meine Krankheit. Und seid frei davon. In dem Moment, in dem ihr das glaubt, werdet ihr frei sein. Ihr müsst gar nichts dafür tun. Ihr müsst es nur glauben. In Matthäus 8, Vers 16 steht Folgendes. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm, und er trieb die Geister aus mit seinem Wort, und er heilte alle Leidenden. Und der Grund steht in Vers 17. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Er zitiert damit diese Stelle aus Jesaja 53, Vers 4. Überlegt mal, als Matthäus das zitiert, tut er das unter göttlicher Inspiration. Er gibt uns damit Gottes Kommentar zu Jesaja 53. Gott bestätigt, dass Jesaja davon spricht, dass Jesus unsere Krankheiten und unsere Schwachheiten trug. Und nochmal, was immer er mit unseren Sünden tat, tat er auch mit unseren Krankheiten. Denn gerade diese Stelle beweist, dass es um körperliche Krankheiten geht, denn es erfüllte das Wort. Und wisst ihr, warum es Jesaja erfüllt? Weil er alle heilte. Damit Jesaja 53 erfüllt werden kann, muss er alle heilen. Im 1. Petrusbrief 2, Vers 24 heißt es, durch dessen Striemen ihr geheilt wurdet. Wann trug er denn die Striemen, durch die ihr geheilt wurdet? Vor 2000 Jahren. Wann wurdet ihr also eigentlich geheilt? Vor 2000 Jahren. Denn soweit es Gott betrifft, ist die Sache erledigt. Soweit es Gott betrifft, hat er diese Gesetze bereits erlassen. Jeder kommt frei und jeder ist geheilt, denn Jesus hat ihre Krankheiten mit seinen Striemen getragen. Genauso wie die Befreiungsproklamation. Jeder ist frei, aber es brauchte 100 Jahre. Was ich euch heute Abend fragen werde, ist, wie lange wirst du brauchen? Wann wirst du genug haben? Wann wirst du aufstehen und sagen, ich habe einen Traum? Wann fangt ihr an zu sagen, weißt du was, es ist nicht richtig? Die Bürgerrechtsbewegung in Amerika begann, als einige Leute in einem Bus fuhren und einer kleinen schwarzen Frau sagten, du musst aufstehen, denn weiße Leute wollen sich hinsetzen. Und sie sagte, nein, ich werde mich nicht rühren, ich bin genauso viel wert wie jeder andere. Ich habe ein Recht, hier zu sitzen, wie jeder andere. Das hat die Bürgerrechtsbewegung entzündet. Nur eine kleine Frau. Und sie setzte alles in Gang, weil sie sagte, ich rühre mich nicht. Denk drüber nach. Hier geht es nicht darum, wer du bist oder was du getan hast oder irgendwas anderes. Hier geht es nur darum, dass du akzeptierst, dass das Gesetz schon erlassen wurde. Du musst nur beschließen, es ist ein Gesetz. Es ist ein Gesetz Gottes, dass du durch seine Striemen geheilt bist. Amen. Wann willst du das beschließen? Heute Abend? Amen. Und wie geht's dir? Ich habe in Kenia gepredigt, in einer kleinen Kirche. Jemand stand da mit einem Kassettenrekorder, er hielt ein Mikrofon. Während ich predigte, stoppte er mich, holte die Kassette raus und drehte sie um, drückte wieder auf Aufnahme und ich schaute ihm zu. Während ich predigte, kamen Ziegen. Die Ziegen rannten quer durch den Raum, in die eine Tür rein und durch die andere raus. Und ich schaue den Ziegen nach, weil ich sowas noch nie gesehen hatte. Kurz danach rannten die Kinder rein und jagten die Ziegen. Ich schaue hinterher und denke, aha, du versuchst dann natürlich deine Konzentration zu behalten. Wo war ich gerade? Und in dem Moment, in dem ich weitermachen wollte, kamen die Kinder zurück, diesmal von den Ziegen gejagt. Also wenn ihr versuchen wollt, mich aus dem Konzept zu bringen, wird das schwer werden. Denn ich habe schon einiges erlebt. Es gibt nur weniges, was meine Aufmerksamkeit wirklich abziehen könnte. Denn das hier ist das Wichtigste, was ich überhaupt tun kann. Hier gibt es nicht viel, was noch passieren könnte. Auch wenn hier ein Feuer ausbricht, werdet ihr vielleicht rausrennen, aber ich predige weiter, solange noch jemand hier sitzt, weil diese Botschaft einfach so wichtig ist. In diesem Fall werde ich einige von euch geheilt sehen, denn wenn ein Feuer ausbricht, springst du von selbst aus dem Rollstuhl raus. Das ist dann vielleicht der erste Moment, in dem du erkennst, gelobt sei Gott, ich bin geheilt. Versteht ihr, dass wenn er Jesaja 53 erfüllen wollte, er alle heilen musste? Wenn ihr das Abendmahl nehmt, dann habt ihr ja den Saft und das Brot. Gott sei Dank essen wir das Brot zuerst. Denn stellt euch vor, ihr trinkt zuerst den Saft und esst dann das Brot, dann würdet ihr für den Rest des Gottesdienstes Brot husten. Ihr trinkt den Saft und... Denn andersrum hast du etwas zum Runterspülen. Aber wenn du nicht glaubst, dass Heilung im Erlösungswerk ist, wenn du nicht glaubst, dass du durch seine Striemen geheilt bist, warum isst du dann das Brot? Denn ihr wisst, dass der Kelch die Vergebung der Sünden durch sein Opfer am Kreuz repräsentiert. Aber wofür steht dann das Brot? Er sagte, das ist mein Leib, der für euch gebrochen ist. Ja, das ist die Kirche. Da habe ich Neuigkeiten für dich. Die Kirche ist nie für dich gebrochen worden. Die Kirche nicht. Jesu physischer Leib ist für deine Heilung zerbrochen worden. Durch seine Striemen. Wir waren in Cremona in Virginia im Gottesdienst. Eine Frau hatte einen sehr, sehr großen Kropf. Du hättest deine Hand nicht drumherum legen können. Wir feierten das Abendmahl. Ich habe die Elemente des Abendmahls verteilt. Wir haben sie gesegnet. Ich sagte, nehmt dieses Brotstück. Wir benutzten Knäckebrotstücke. Ich sagte zu ihnen, nehmt das Brotstück und haltet es hoch und sprecht mir nach. Durch seine Striemen bin ich geheilt worden. Und im Namen Jesu empfange ich genau jetzt meine Heilung. Denn sein Körper wurde für mich gebrochen und ich empfange meine Heilung in Jesu Namen. Dann sagte ich, esst jetzt das Brot. Diese Frau und jeder andere dort tat das Brot in seinen Mund. Es war ganz ruhig. Das Abendmahl ist ja immer ganz still. Man konnte das Kauen hören, also still und andächtig. Aber plötzlich schreit diese Frau los. Ich meine, ein grauenerregender Schrei. Du schaust hoch und weißt, das ist nicht normal. Kaum jemals schreit jemand während des Abendmahls. Du stehst da vorn, hältst das Brot und denkst drüber nach und plötzlich schreit jemand. Du fragst dich, woher kommt das jetzt? Sie war da drüben auf der Seite, hatte sich hinuntergebeugt. Sie versuchte zu atmen und hielt ihre Kehle fest. Sie sagte, ich kann nicht atmen, etwas schnürt mir die Luft ab. Und nun rennen wir los, weil wir denken, sie hat einen Dämon. Wir wollen ihn austreiben. Wir laufen zu ihr, aber plötzlich macht sie und hebt ihren Kopf. Der Kopf ist weg. Also da hängt eine lose Hauttasche, wo der Kopf gewesen war, aber das Ding ist weg. Sie kann wieder atmen und holt tief Luft. Jeder will wissen, was da passiert ist. Sie sagt, als ich dieses Brot nahm und es aß, stand plötzlich Jesus vor mir. Er streckte seine Hand aus, packte den Kropf und quetschte ihn, bis er platzte. Und jetzt sprechen alle miteinander, denn das ist kein normales Abendmahl mehr. Also, ich halte immer noch den Becher. Und als alle standen, sagte ich, Ehre sei Gott. Und weil alle stehen, sage ich, okay, setzt euch wieder. Jeder hatte gemerkt, das ist real. Ich sagte, das ist für die Vergebung der Sünden. Ihr hättet sie sehen sollen. Sie waren wirklich betroffen. Sie wollten das nicht unwürdig trinken, versteht ihr? Aber sie waren so, Beim Trinken waren sie ziemlich angespannt. Ich könnte damit weitermachen und euch ganz viele Zeugnisse und andere Sachen erzählen. Aber ich will euch einfach sagen, die Hauptsache ist Folgendes. Wenn die Heilung nicht im Erlösungswerk wäre, dann hätten wir keine wirkliche Grundlage für unseren Glauben. Dann könnten wir nur noch hoffen. Denn die einzige Art und Weise, in der du Glauben haben kannst, ist zu glauben, dass etwas bereits erledigt ist. Und dann glaubst du ihm, dass er die Wahrheit sagt. Folgendes ist erstaunlich, das möchte ich euch erzählen. Hier ist etwas, worüber ihr nachdenken könnt. Die erste Heilung in der Bibel finden wir in 1. Mose 17. Es wird erzählt, wie Abraham für Abimelech gebetet hat, der ein heidnischer König war und der dann geheilt wurde. Und wenn ihr euch die letzte Heilung anschaut, bevor Jesus gekreuzigt wurde, wisst ihr noch, wann das war? Das war im Garten Gethsemane. Erinnert ihr euch? Petrus zieht sein Schwert und schlägt Malchus das Ohr ab. Danach heilt Jesus das Ohr wieder. Von Abimelech, der ersten Heilung, bis zum Ohr von Malchus, der letzten Heilung, die Jesus durchgeführt hat, als er hier auf der Erde war. Lasst mich hier anhalten und jetzt fragen, auf welcher Grundlage werden wir geheilt? Geschieht es durch unseren Glauben oder durch seine Striemen? Durch seine Striemen, stimmt's? Das ist das rechtliche Fundament dafür. Der Glaube ist die Methode oder das Mittel, mit dem wir daran teilhaben. Aber das rechtliche Fundament unserer Heilung sind seine Striemen. Das ist die juristische Grundlage. Amen. Wenn es also seine Striemen sind, die uns die gesetzliche Grundlage für Heilung geben, wie sind dann die ganzen Heilungen davor geschehen, von Abimelech bis Malchus? Denn er hatte die Striemen noch gar nicht erhalten. Wie nennt man das, wenn man etwas bekommt und man erst später dafür bezahlt? Kredit, genau. Und wisst ihr, wie man bei einem Kredit früher sagte? Auf Treu und Glauben. Ich gebe es dir als Darlehen, ich gebe es dir auf Treu und Glauben. Das bedeutet, du kriegst es jetzt und ich vertraue dir, dass du später dafür zahlst. Warum glaubt ihr, dass der Glaube ständig in den Evangelien erwähnt wird? Ihr findet den Glauben nicht so häufig erwähnt in den Briefen oder in der Apostelgeschichte. Man findet es nur einmal und dort ist es fast eine Fehlbezeichnung. Kaum nach den Evangelien. Im Evangelium sagt Jesus einmal, gemäß deinem Glauben geschehe dir. Dort spricht er immer über den Glauben. Aber ihr findet das nicht mehr danach. In den Briefen findet ihr nicht, dass Paulus jemandem sagt, habt Glauben. Und warum? Weil er zu Gläubigen sprach. Er ging einfach davon aus, dass sie Gott vertrauen. Du wirst nie aufgefordert, Glauben zu haben. Sie gehen davon aus, dass du Gott vertraust. Aber jetzt überlegt mal, wenn Heilung auf seinen Striemen basiert und diese Heilungen vor den Striemen geschehen sind, dann waren diese Heilungen alles Darlehen. Du brauchst ein Darlehen nur, wenn du die Zahlung noch nicht geleistet hast. Denn wenn ich jetzt auf dein Konto Geld einzahle, wie viel Glauben brauchst du dann, um daraufhin einen Scheck auszustellen? Keinen mehr, stimmt's? Nicht, wenn ich dir die Quittung gebe und sage, hier ist das Geld, das ich dir überwiesen habe. Du schaust drauf und sagst, ja, stimmt, das ist meine Bank, mein Konto, ja, okay. Hast du dann ein Problem, das Geld auszugeben? Warum nicht? Weil du die Quittung hast, die sagt, dass das Geld auf deinem Konto ist. Dafür brauchst du keinen Glauben, denn das Geld dort ist eine Tatsache. Du brauchst keinen Glauben, es ist eine Tatsache, es ist da, auf deinem Konto. Man braucht keinen Glauben, um eine Tatsache zu glauben. Braucht ihr noch Glauben, um eine Tatsache zu akzeptieren? Nein, es ist eine Tatsache. Jetzt lasst mich euch fragen, hat Jesus die Striemen getragen? Also ist das eine Tatsache. Ist das so? Warum macht ihr euch dann Gedanken, ob ihr genug Glauben habt für eine Tatsache? Ich sage es mal anders. Was ist dein Name? Denk mal an deinen Namen. Du brauchst ihn mir nicht zu sagen. Denk einfach dran. Ist das eine Tatsache? Wie könntest du es beweisen? Ich frage dich nach deinem Namen. Du sagst ihn, wie könntest du das beweisen? Vielleicht durch deine Geburtsurkunde oder deinen Führerschein. Wenn ich es wissen will, reicht mir dein Wort nicht. Es sei denn, ich kenne dich wirklich gut. Aber wenn ich ganz sicher gehen will, dann will ich es irgendwo niedergeschrieben sehen. Was geschrieben ist, scheint mir sicherer als das, was du mir sagst. Denn du könntest mich anlügen. Aber wenn es in einem amtlichen Dokument steht, dann werde ich dir glauben. Kommt schon, noch amtlicher und autorisierter als die Bibel, geht gar nicht. Also wenn du zu mir sagst, ich bin nicht geheilt, sage ich nur, ach komm, mach keinen Spaß. Genau hier steht, dass du es bist. Durch seine Striemen bist du geheilt. Du kannst mir nicht sagen, dass du nicht geheilt bist, denn genau hier steht was anderes. Versteht ihr? Der größte Ausdruck von Zweifel und Unglaube ist, wenn du sagst, Gott wird mich heilen. Warum? Weil er es nicht irgendwann machen wird. Er hat es schon gemacht. Er hat den Befehl schon erlassen. Du bist frei. Du bist frei, verstehst du? Das ist deine Befreiungsproklamation. Du musst das lesen und dann sagen, Teufel oder Krebsteufel, zu dem ich gerade spreche. Schau es dir an. Genau hier steht's. Ich bin geheilt. Du kannst mir gar nichts mehr antun. Tut mir leid, du musst jetzt ausziehen. Pack zusammen und zieh aus. Versteht ihr, wie leicht das jetzt ist? Ja, ich weiß, ihr sagt, ja, ich glaube, dass es für dich leicht ist, denn du bist kerngesund. Kann ich verstehen. Es ist schwer, diese Sache zu ergreifen, wenn du gerade in Schmerzen und Problemen steckst. Deswegen versuche ich, euch das beizubringen, bevor ihr krank werdet. Wenn ihr das alles verstanden habt und aufnehmt, bevor ihr krank werdet, werdet ihr nicht krank werden. Es ist dann einfach, gesund zu bleiben. Aber Tatsache ist, du sollst gesund sein. Jesus starb, damit es dir gut gehen kann. Aber wenn du sagst, ich glaube nicht, dass Jesus an meinem körperlichen Wohlergehen interessiert ist, warum bist du dann hier? Ihr seid alle daran interessiert. Ihr gebt viel Geld aus, damit ihr heil werdet. Ihr setzt viel Zeit ein, damit ihr gesund werdet. Der Schlüssel ist, du musst verstehen, wer du bist. Wer in dir ist und was für dich getan wurde. Okay, wie viele von euch waren beim Training? Wer von euch war nicht beim Training diese Woche? Meldet euch mal. Wer von euch wird sich nicht melden, egal was ich frage? Es gibt immer einen, der sagt, ich mache gar nichts. Ich habe gerade überlegt, wie viele wir sind. Wie viele Gebet brauchen und wie viele beten können. Wenn du beim Training dabei warst und auch Heilung brauchst, ist das okay. Eine der besten Arten, geheilt zu werden, ist, für andere zu beten. Die Bibel sagt, betet füreinander, dass ihr geheilt werdet. Das ist also eine gute Möglichkeit, das zu tun. Wenn ihr beim Training dabei wart, aber keine Heilung braucht, wunderbar. Ihr könnt einfach den anderen dienen. Wir werden es so machen. Es gibt alle möglichen Weisen, wie du beten kannst. Wenn du häufiger rausgehst, wirst du verschiedene Wege finden, die für dich funktionieren. Ich will eigentlich nicht sagen, ihr müsst es genau so machen. Aber nur für heute Abend, nur damit ihr anfangen könnt, das ist nicht das letzte Wort dazu, zeige ich euch, wie ihr beten könnt. Also für die Leute, die für andere beten werden. Also ich gehe auch rum und werde für Menschen beten. Also wenn du gekommen bist und erwartest, dass ich dir die Hände auflege, dann werde ich das tun. Ich habe kein Problem damit. Aber auch andere Menschen werden auf dich ihre Hand legen. Denn ich habe sie trainiert und sie wollen an dir üben. Also lasst uns etwas Erfahrung sammeln. Ihr wollt einen Arzt, der Erfahrung hat. Er sammelt Erfahrungen an euch, stimmt's? Also machen wir das mal. Also, ihr, die ihr jetzt gleich dienen werdet, wir werden euch in eine Reihe aufstellen. Und wir werden versuchen, es so einzurichten, dass Männer für Männer beten und Frauen für Frauen. Es muss nicht immer so sein, aber es ist einfach die bessere Zusammenstellung. Also werden wir das heute Abend so machen. Wenn ihr aufsteht, werden wir euch in eine Reihe stellen. Und wenn ihr dann den Menschen trefft, der Gebet braucht, im eigentlichen Sinn, werdet ihr nicht für sie beten. Ihr werdet tatsächlich zu ihrem Körper oder ihrer Krankheit sprechen. Und ihr werdet dem Gebrechen befehlen, zu gehen. zwei Dinge, an die ihr denken müsst. Und an dieser Stelle bin ich pedantisch. Wir werden die ganze Nacht hier sein und jetzt ist nicht die Zeit für Gemeinschaftspflege. Es ist nicht die Zeit, zu diskutieren und miteinander zu plaudern. Du bist jetzt für einen Zweck hier, zu handeln, wie es dem Königreich entspricht. Fangt kein Gespräch an, was nicht mehr endet. Tut eure Aufgabe. Seid nachdrücklich, seid direkt, tut eure Aufgabe. Ihr geht zu der Person, seid freundlich, gebt ihr die Hand, ihr sagt einfach, hallo, ich heiße, dann sagt ihr euren Namen und hört, wie euer Gegenüber heißt. Es ist nicht für die Heilung wichtig, sondern ihr seid einfach höflich. Man hat immer Zeit, höflich zu sein. Dann fragt ihr, worum geht es hier? Was ist deine Situation? Was ist dein Problem? Was ist deine Krankheit? Ihr könnt es auf verschiedene Weisen sagen. Findet heraus, was falsch läuft. Wenn ihr also krank seid und man euch fragt, was das Problem ist, dann, versteh mich richtig, es ist mir egal, ob jetzt ein Arzt für dich betet. Heute Abend ist er keiner. Heute Abend sind wir Heilungsarbeiter Gottes. Wir sind Gläubige, die den Kranken dienen. Also, wir wollen deine Krankengeschichte nicht hören. Das braucht zu lange. Sonst fangt ihr so an. Also, es begann, als ich 2 Jahre alt war. Und dann geht's los. Aber wenn ihr dann fertig seid, rutschen wir aus der Barmherzigkeit raus, in die Sympathie rein und ihr redet uns aus dem Glauben raus. Denn wir hören alle deine Probleme an und sagen schließlich, Mensch, das ist übel, das war ja hart für dich. Und ihr bekommt gar nichts. Lasst uns einfach konzentriert bleiben. Sagt, was ihr sagen müsst. Nennt das Problem beim Namen. Und wenn du das Problem kennst, dann kannst du anfangen. Folgendes wollen wir haben. Einen Namen. Wenn es eine Diagnose gibt, sag uns den Namen. Der Name ist nicht wichtig, denn ich werde damit sowieso nichts anfangen können. Wir brauchen den Namen einfach deswegen, weil wir das Ding ansprechen wollen. Wenn du uns keinen Namen geben kannst oder noch keine Diagnose hast, dann gib uns einfach ein paar von den Symptomen. 2, 3 oder 4 Symptome. Du sagst vielleicht, du verstehst nicht, ich habe ein Dutzend Probleme. Okay, wenn es mehr als 2 oder 3 Sachen sind, sag das einfach. Ich habe einen Haufen Symptome. Und wenn sie das tun, wenn sie euch sagen, es sind 2, 3 oder noch mehr Sachen, dann wisst ihr zu diesem Zeitpunkt genau, es ist ein Geist der Schwäche. Ohne den Schatten eines Zweifels, mit so einem habt ihr es zu tun. Wenn sie also mehrere Sachen aufzählen, dann braucht ihr diese Probleme gar nicht einzeln anzusprechen. Ihr sagt einfach, Geist der Schwäche. Und hört genau zu, wenn ihr zu ihnen redet, dann sprecht ihr nicht zu der Person. Ihr sprecht zu der Krankheit. Und die Krankheit wird euch gehorchen. Ihr sagt, das ist die albernste Sache, die ich je gehört habe. Sprich zur Krankheit, warum sollte ich zur Krankheit sprechen? Immerhin ist es längst nicht so albern, wie dass man dir sagt, dass du zu einem Berg sprechen sollst und er wird sich bewegen und in den See springen. Jesus befahl uns, das zu tun, also machen wir es so. Und so wird es auch geschehen. Mach dir über unsere Methode keine Gedanken, sondern lass uns einfach machen. Du wirst also zu diesem Ding sprechen. Häufig beginnst du mit, im Namen Jesu. Oder du hörst auf mit, im Namen Jesu. Also vielleicht sagt derjenige, ich habe Fibromyalgie. Und Fibromyalgie ist ebenfalls ein Geist der Schwäche. Du kannst sagen, Fibromyalgie oder Geist der Schwäche, im Namen Jesu befehle ich dir jetzt, verlass diese Person sofort. Also, versteht mich, ich sage das jetzt sehr ausführlich, aber du sollst das kurz und direkt sagen. Geist der Schwäche, ich befehle dir in Jesu Namen. Ihr merkt, dass ich ganz normal spreche. Wenn ich aber an die Stelle komme, wo ihr der Krankheit sagt, was sie tun soll, dann wollt ihr kraftvoll genug sein, damit sie überzeugt ist, dass sie dir gehorchen muss. Das ist die beste Art, wie ich das beschreiben kann. Ihr könnt also sagen, Fibromyalgie, Geist der Schwäche, ich befehle dir im Namen Jesu, du verlässt diese Person. Jetzt! Hört ihr? Ihr sprecht ganz normal und schlagt damit euren Worten zu. Versteht ihr? Ihr macht also Folgendes. Ihr sprecht von hier aus. Denn dort ist der Geist Gottes. Aus eurem Bauch werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ihr sprecht von hier aus. Deswegen klingt ihr kraftvoll. Ihr sprecht nicht von hier aus. Ihr sprecht nicht von da. Und ihr sprecht noch nicht mal von hier aus. Ihr sprecht von hier aus. Macht das Sinn für euch? Ihr sagt also nicht, ich befehle dir, geh. Hört ihr das? Das kommt von hier. Ihr sagt nicht, ich befehle dir, das kommt von hier. Du willst von hier aus zuschlagen. Ihr wollt sagen, ich befehle dir. Hört ihr den Unterschied? Du schlägst zu mit deinem Wort. Von hier ist es nur Reden. Selbst wenn du schreist, ist es immer noch Reden. Schlag mit deinen Worten zu. Schlag dieses Ding. Befiehl ihm zu gehen. Nachdem du das gesagt hast, sagst du zu der Person, jetzt tu, was du vorher nicht tun konntest. Und wenn es etwas gab, was sie vorher nicht tun konnten, dann bring sie dazu, es zu tun. Ist das nicht einfach? Nochmal, das Ganze sollte nicht länger dauern als anderthalb Minuten. Wir werden nicht reden, wir werden nicht diskutieren und uns nicht unterhalten. Sprich zu dem Problem und befiehl ihm zu gehen. Bitte denjenigen zu tun, was er vorher nicht tun konnte. Wenn du krank bist, ist es jetzt deine Aufgabe, zuzuhören, wenn der andere spricht. Redet nicht, sprecht nicht, tut gar nichts. Nehmt es einfach an. Und wenn sie euch sagen, tu, was du vorher nicht tun konntest, dann tut, was ihr vorher nicht tun konntet. Das ist alles. Und ist es nicht einfach? Ihr könnt zu jeder Krankheit sprechen. Im Grunde befehlt ihr dem Körper, der Krankheit, dem Gebrechen, was es tun soll, nämlich weggehen. Sagt ihm, dass es gehen soll, in Jesu Namen. Ihr könnt sagen, geh, oder ihr sagt, sei geheilt. Das ist genauso gut. Tatsächlich, ich zeige euch was. Ich brauche einen jungen Mann. Schnell, einen Freiwilligen. Ja, genau. Komm bitte nach vorne. Schaut ihn euch an. Steht da und ist fast auf Augenhöhe mit mir. Okay, einen Schritt runter. Ich sag dir was. Komm mal mit hier hoch. Wir stellen uns hier seitlich auf, damit uns jeder sehen kann. Kann uns jeder gut sehen? Jetzt hört zu. Jetzt wisst ihr, warum ich das nicht mache. Normalerweise, wenn ich Hände auflege, dann lege ich meine Hand nicht auf den Kopf. Denn das kannst du im Supermarkt nicht machen. Wenn du zum Gesicht von jemandem greifst, dann sagt er, was machst du da? Denn viele mögen das nicht. Aber du kannst sagen, hallo. Was tue ich hier? Ich lege die Hand auf. Das ist das. Und mehr muss ich nicht machen. Wir können das so machen, aber damit wir so viel Kontakt haben wie möglich, nehmen wir einfach beide Hände. Wir drehen uns am besten etwas. Passt jetzt auf. Schaut, was ich nicht tue. Normalerweise, wenn ich sage, zeig mir deine Hände, dann machen die Leute das, weil sie es gewohnt sind, so zu machen. Wenn sie die Hände ausstrecken, machen sie es so. Das wollen wir nicht. Der Grund ist, wenn du deine Hände so hältst und die Kraft Gottes überwältigt sie, dann ist das Erste, was sie machen, sie schließen die Hand, halten deine Hände fest, fallen um und ziehen dich mit. Frag mich, woher ich das weiß. Das war kein Witz. Aber das macht ihr auch nicht. Das ist nicht anders als so. Wenn ihr das macht und die Kraft Gottes sie trifft, sie dann die Hände schließen, dann fällst du wieder mit ihnen. Niemand hat mir das vorher gesagt. Ich sage euch, ihr könnt hier wirklich was lernen. Ich habe das nicht aus einem Buch, sondern ich habe das durch Erfahrung gelernt. Ich habe es gelernt, nachdem ich auf dem Fußboden gelandet bin, über einer Frau. Denn als sie umfiel, schloss sie ihre Hände. Aber Gott sei Dank, als sie auf dem Boden ankam, hat sie mich losgelassen. Ich konnte mich abfangen und hielt mich über ihr in einer Liegestützposition. Ich rief zu den Herumstehenden, helft mir hoch, denn ich konnte mich nicht bewegen, ohne sie zu berühren. Ich sagte, irgendwer muss mir hochhelfen. Ich wusste, gleich kommt irgendwer mit einer Kamera und macht Fotos. Ich habe mich schon in der Zeitung gesehen. An diesem Abend hatte ich eine Offenbarung. Ich weiß nicht, wo sie herkam. Sie war einfach da. Und diese Offenbarung nannte ich die Schnellfreigabe. Okay? Wenn ich die Hände von jemandem nehme, dann werdet ihr feststellen, dass ich die Hände so halte. Okay, we're just, I'm not moving anything, right? This is the way I took it. Now, look at that. You see that? Seht ihr das? Finger auf Finger. Nicht Finger an der Handfläche. Denn Finger an der Handfläche und ihr seid gefangen. I have thought this out. Ich hab's gut überlegt. It's fingers to fingers. You know why? Also Finger auf Finger. Wenn er dann seine Hände schließt, bin ich schnell weg. Dann kann er umfallen, wenn er will. Aber ich stehe immer noch. Ich nenne es die Schnellfreigabe. Auf die Weise hänge ich nicht fest. Versteht ihr? Also, wenn ihr für jemand betet, fragt ihr, was hast du? Und er sagt, ich habe dieses Problem. Dann sagt ihr, im Namen Jesu, sprecht das Problem an, geh. Wenn ihr dann sagt, geh, möchte ich, die Kranken halten ihre Hände so. That's what they do a lot of times. They'll just say, nope, right there. Nope, okay. And you have to tell them several times. No, keep it. Keep it right there. Okay, stop. Hold it. Right there. Okay, but I'm telling you, it'll go back and forth. Die Hände bleiben oben. Und wenn sie ihre Hände so halten, dann könnt ihr anfangen zu beten. Das macht es einfach leichter für euch. Im Namen Jesu, sprecht die Krankheit an. Geh! Habt ihr gesehen? Erst als ich befohlen habe, habe ich zugefasst. Fasst nicht vorher zu. Dann sagt ihr, hoffentlich stärker als das. Okay. Und dann haltet ihr die Hände. Im Namen Jesu, geh. 2, 3, 4, 5 und lasst los. Einfach, oder? Warum macht ihr das? Wenn ihr sprecht, dann wird die Kraft Gottes fließen, in was immer ihr anfasst. Das ist das Freisetzen. Ihr haltet lang genug fest, damit es fließen kann, und dann lasst ihr los. Ihr haltet nicht zu lange fest, denn wenn sie nicht aufnahmebereit sind, denn manche Leute sind nicht aufnahmebereit, dann geht die Kraft in sie, und es ist wie eine Welle in der Badewanne, sie kommt zu dir zurück. Du fasst also zu, du lässt es frei, dann zählst du 2, 3, 4, und dann lässt du los, bevor es Zeit hat, in dich zurückzukommen. So bleibt es im anderen. So einfach ist es. Und dann sagst du, probier aus, was du vorher nicht tun konntest. Wenn es nötig ist, dann betet ihr noch einmal. Daran ist nichts falsch. Aber was ich nicht möchte, ist, dass ihr heute 15 Mal nacheinander betet. Schlag zu, lasst los, lasst sie es ausprobieren. Betet einmal, betet zweimal, das war's. Diese ganze Sache sollte nicht mehr als 2 Minuten dauern. Entweder ist es Gott, der wirkt, oder nicht. Wenn du 45 Minuten dastehst, macht es das nicht zu einem Wirken Gottes. Normalerweise machst du das, um dich selbst zu rechtfertigen und dir noch Sachen ausdenkst. Dann ist es weniger Gott, der wirkt. Überlassen wir es einfach ihm. Vielen Dank. Jetzt, wenn ihr bereit seid, mit Heilung zu dienen, wenn ihr beim DHT dabei wart, kommt bitte nach vorn. Stellt euch in einer Reihe auf. So, line up here. Now, I will tell you quickly why. Okay, listen, shouldn't be any talking. Jetzt keine Gespräche. Es geht jetzt nicht um Gemeinschaft. Also, wenn wir anfangen, einander zu dienen und dir jemand mit Heilung gedient hat, dann darfst du nach Hause gehen. Ihr habt gemerkt, dass wir hier keine Spenden eingesammelt haben. Wir werden das auch nicht tun, weil ihr Heilung nicht kaufen könnt. Ich möchte noch nicht einmal, dass ihr denkt, Geld könnte mit eurer Heilung irgendetwas zu tun haben. Für alles, was ihr heute Abend erhaltet, hat Jesus die Rechnung bezahlt. Er hat schon vollständig dafür gesorgt. Ihr müsst für eure Heilung nicht säen. Jesus hat alles Nötige schon getan. Wir sind hier, um zu helfen und euch einfach mit Leben zu dienen. Wenn du fertig bist, wenn dir gedient wurde, darfst du gern nach Hause gehen. Bevor wir anfangen, möchte ich nur noch sagen, ich schätze es sehr, dass ihr gekommen seid. Ich bin dankbar für die, die diese Woche zum Seminar gekommen sind. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich freue mich darauf, euch wiederzusehen. Aber das Wichtige ist, lasst dies bitte nicht das Ende sein, sondern einen Anfang. Das ist nicht das Ende, sondern eher die Abschlussprüfung, damit ihr losgehen könnt und anfangt, es zu tun. Macht Heilung nicht zu einem Ereignis. Macht es zu einem Lebensstil. Ich werde wiederkommen. Wir haben schon über Termine geredet und vermutlich werde ich im November wieder hier sein. Wir werden dann wiederkommen und möchten noch mehr von diesen Treffen durchführen. Wir haben vor, euch in Teams einzuteilen und wollen dann in Krankenhäuser gehen, zu den Pflegeheimen und in eure Städte. Wir werden uns dazu in kleineren Gruppen treffen und dann in eure Städte gehen. Wir machen was in den Städten, in den Einkaufszentren. Dort werden wir den Feind schlagen. Wir werden euch mitnehmen und euch zeigen, wie ihr an verschiedenen Stellen dienen könnt. Also, das ist nicht das Ende, das ist nur ein Anfang. Wenn ihr mit uns Kontakt halten wollt, dann habe ich hoffentlich eure Daten. Ihr könnt auf unsere Webseite gehen, unseren Newsletter abonnieren. Ihr könnt mir E-Mails schicken, curryblake@gmail.com. Es gibt verschiedene Wege, Kontakt zu halten. Wenn ihr dabei sein wollt, meldet euch bitte. Denn da ich euch nicht kenne, kann ich den Kontakt nicht herstellen. Ihr müsst also mich kontaktieren, es sei denn, ich habe eure Kontaktdaten schon. Das wollte ich noch sagen, bevor wir beginnen. Also, Männer dienen Männern, Frauen dienen Frauen.